I just okay. called to say I love you. Fangen wir jetzt mal an. Hallo ihr Lieben, ihr hört den Museum Bug, den lauschigen Museumspodcast mit den drei Museumskäfern Jörg, Matthias und Martha. Und wir gehen in Ausstellung und gucken uns das alles ganz, ganz genau an, was da so aber ganz rumsteht. Genau. Und dann fahren wir zu einem irgendwo Essen holen und jetzt zu hier und trinken. Schön was, Prost. Cheers. Cheers. Hier ist der Beweis. Und zwar sind wir nämlich, wie immer, im Studio Combrink. Das ist ein super Café in Kreuzberg. Und sehr zu empfehlen. Und da im Hinterzimmer, zwischen den Milchkannen, Kombucha-Kannen und was auch immer noch, da nehmen wir auf. Genau, das ist unser Tonstudio und dann unterhalten wir uns immer über die Ausstellung, in der wir... Ach stimmt, das machen wir ja auch, genau. Genau. Und das hört ihr jetzt. Das machen wir auch. Das ist nur so ein kleiner Teil unserer Arbeit, aber... Genau. Und zwar waren wir heute nämlich in Matthias Lieblingsmuseum. Ja. Nein, nicht im Wienerwald, aber so ähnlich. Was? So ein Restaurant, oder? Bleibt das Museum kalt, wir gehen ins Bröhrenmuseum. So sieht's nämlich aus. Genau. Wir waren im Bröhrenmuseum. Das liegt direkt gegenüber vom Schloss Charlottenburg in Charlottenburg. Genau, aber es klingt nur so wie Brüllhahn-Museum. Es ist das Bröhahn-Museum. Wie man es spricht. Genau. Gibt es eigentlich einen Brüllhahn? Brüllhahn? Ne, wir haben doch jetzt immer so Späße gemacht mit dem Namen. Ne? Du meinst, ob Bräuler-Museum. Bräuler, Brüllhahn. Aber das heißt eigentlich Hahn, der brüllt, das ist ein Brüllhahn. Ja. Das ist so ein ausgestorbenes Tier aus dem Schwarzwald. Ja. So ein Wolperdinger. Ja. Wenn Sie Glück haben, entdecken Sie auf Ihrer Wanderung einen der letzten Brüllhähne. Ne, aber eigentlich war das ja so ein älterer Herr, ne? Ja, also der Herr Bröhahn, ja genau. Mhm. Und der hat ganz viel Kunst gesammelt und vor allem Kunstgewerbe. Also wunderschöne Möbel und Vasen und Besteck. Genau. Und hat sich aber vor allen Dingen so ein bisschen auf, also so spezielle, wie sagt man denn, Zeiten kapriziert oder gesammelt, ne? Also, kapriziert? Sagt man das so? Naja, also man findet zum Beispiel Jugendstil, Möbel und Einrichtungsgegenstände, kunstgewerbliche Sachen drin, man findet. Ja, jetzt sind wir ja im Museum, du meinst jetzt, du willst jetzt über den Bröhahn reden. Naja, das ist ja der... Der Aufhänger. Der Gründer oder der Sammler und auf dessen Sammlung beruht ja sozusagen dieses Museum. Genau. Und da das, wollte ich nur das mal Museum, kurz das heißt Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco und Funktionalismus. Mhm. Sehr gut. Das habt ihr sehr gut auswendig gelernt. Ja. Genau. Das ist ein kleiner Applaus wert, Martha. Ja. Ja, sehr schön, dankeschön. Ja, genau. Und das gibt es da eben alles zu entdecken. Und das hat eben, das ist ein Landesmuseum, also finanziert vom Land Berlin. Ursprünglich eben eine Stiftung oder halt, also wie gesagt, beruhend auf dieser Sammlung von dem Herrn Bröhahn eben. Der hat das übergeben und das ist, wie gesagt, da in Charlottenburg gelegen. Das ist so ein kleines Museumsquartier, was da ist auf der Ecke. Mhm. Da ist auch die, wie heißen die da noch, die Sammlung? Berggrün. Genau. Die haben sich gesagt, alle Museen mit merkwürdigen Namen packen wir auf die gleiche Ecke. Ja, die dann kommen da auf die Straße. Ja. Und das sind alles so schöne Häuser auch. Mhm. So aus dem 19. Jahrhundert, oder? Ja. Oh, bestimmt. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Jörg, du bist eigentlich immer derjenige, der sich total gut auskennt. Ja, aber ich habe mich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Ich dachte mir, mal back to the roots. Okay. Und einfach. Also man kommt da so an diesem schönen Schloss Charlottenburg vorbei. Genau. Und denkt dann immer so gleich, oh, das ist schon ziemlich richtig großkotzig, oder? Wie die da gewohnt haben. Schloss Charlottenburg, meinst du? Mhm. Ja, dabei ist es ja eigentlich eher so ein kleines Landschlösschen, so ein kleines bescheidenes Landschlösschen. Nee, und der Herr Bröhahn, der war, glaube ich, auch recht betucht, oder? hat sein Geld gemacht, haben wir erfahren. Ah ja. Mit medizinischem Utensil. Das, und das war bestimmt in der Zeit auch ein ganz fieses Zeug, oder? Ja, so riesige Spritzen und Dinge zum Einlauf machen. Und so. Schlimm. In die medizinhistorische Sammlung wollten wir eigentlich nochmal gehen. Vielleicht findet man da auch was von dem Herrn Bröhan. Jetzt kann man sich aber natürlich fragen, warum sind wir jetzt dahin gefahren? Ja. Wir versuchen ja von Folge zu Folge auch ein bisschen abzuwechseln. So, wir haben ein bisschen Geschichte, bisschen Kunst. Letztes Mal war es naturkundliches. Mhm. Und jetzt war wieder so ein bisschen was zwischen Kunst und Geschichte. Und ich finde, das ist eigentlich das trifft es ganz gut. Ja. Weil es war, ja, wie gesagt, Kunstgewerbe im weitesten Sinne. Wobei wir hinterher auch wieder was Naturkundliches gefunden haben, aber da kommen wir ja später. Ja, und ich habe ja auch ein bisschen so ein kleines Trauma von Kunstgewerbe. Oh ja. Und deswegen, das trage ich ja immer noch mit mir. Da muss man allerdings sagen, also du spielst, glaube ich, anders auf unseren Besuch im Kunstgewerbemuseum, am Kulturforum. Da haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen die Schacke wegbekommen. Mit dem schönen Untertitel, eine Vase kommt selten allein. Ja, das war wirklich ein sehr guter Untertitel. Aber man muss jetzt sagen, bei jetzt sozusagen dem zweiten kunstgewerblichen Museum, in dem wir waren, ist das richtig, zweite? Ja, könnte man sagen. Das war komplett anders, ne? Ja, das war komplett anders. Ja. Ist auch viel muggeliger, weil deutlich kleiner auch. Ja. Ja. Es ist einfach eine Auswahl gemacht. Und die hatten ja trotzdem viele Objekte. Die hatten ungefähr 25.000. Ja, so um den Dreh. Ausstellung. Ja. Doch, wir haben uns 25.000 Objekte angeguckt innerhalb von anderthalb Stunden. Nee, glaube ich, nur 1.000 oder so. Ja, ich glaube, ihre Sammlung ist so. Ihre Sammlung ist, ja, meine ich ja, ihre Sammlung ist so. Und dann haben sie 1.000. Aber die Sammlung ist interessanterweise auch in diesem Gebäude. Ja, genau. Mhm. Es gab ein kleines Novum, ne? Müssen wir auch nochmal sagen, weil wir da einen Kollegen irgendwie getroffen haben vom Bröhan-Museum, der da arbeitet, der sich um die Sammlung kümmert. Und der hat uns coolerweise eine Mini-Führung gegeben. Genau, schöne Grüße an Johannes an dieser Stelle. Johannes, vielen Dank, du das hörst, das war wirklich ganz hervorragend. Das war super hilfreich. Wirklich. Aber da komme ich jetzt noch später zu. Ich muss eigentlich schon gleich von Anfang an. Wolltest du das wissen drüber erzählen? Genau. Okay. Ich meine, wir haben ja schon genug Witzchen über den Namen jetzt gemacht. Wie war euer Verhältnis zu dem Museum im Vorfeld? Hattet ihr irgendwie Was habt ihr eigentlich gedacht, als ihr das gehört habt? Habt ihr gedacht, da habe ich Bock drauf? Oder was ist das eigentlich? Oder da wollte ich schon immer mal hin? Oder? Sprichst du jetzt auf diese alte Erwartungsfrage an? Ich habe das Wort nicht in den Mund gefasst. Oh, aber Jugendstil finde ich immer cool. Also bei Jugendstil, da denke ich immer so, oh ja, das ist schön, das gucke ich mir gerne an. Deswegen war für dich die Erwartung. Und Art Deco auch. Ja. Funktionalismus konnte ich nicht so viel mit anfangen. Aber, also mit dem Wort, aber ja, stimmt. Also ich war, wann war ich denn da? Vor Jahren irgendwie drin und ich erinnere mich nur noch, da irgendwie so, ich glaube, so Bartrasierer von der Firma Braun gesehen zu haben oder irgendwie oder irgendwie so eine Vitrine mit so braunen Produkten drin und das war meine Erwartung, das da wieder zu finden. Das war doch im Museum der Dinge. Nee, das, das hat ein paar Schnittmengen damit. Ja, ne? Das habe ich auch gedacht. Ja. Fällt mir jetzt auch ein. Genau, ist Braun eine komplett andere Zeit eigentlich, Produktdesign, aber das hatten die meines Erinnerns da früher auch drin. Nee, ich wusste noch, dass es halt dieses alte, sagen wir mal, 19. Jahrhundert-Gebäude ist, dass dahinter ein Park, so ein kleiner oder so ein Mini-Park irgendwie ist. Und das ist eigentlich so, also man kommt ja rein und ich habe mich da schon irgendwie ziemlich wohl drin gefühlt. Das ist einfach nur so vom Raumgefühl her. Ja. Man kommt so rein, Treppchen hoch und dann ist man irgendwie, weiß ich nicht, in so, wie soll man das denn sagen, die Flure da und alles ist irgendwie jetzt nicht so weitläufig oder so groß und es ist so ein bisschen heimelig. Ich fand, weiß ich nicht, ich habe mich da wohl gefühlt, es war gemütlich. Es fängt ja schon damit an, dass man dann, also man kommt so direkt an den Kassentresen, wo eine sehr nette Kollegin hinten dran stand und rechts davon hängen halt so Garderobenständer. Und dann, wir kamen natürlich mit unseren schweren Packtaschen, die wir am Fahrrad hängen haben, kamen wir da an und dann, hallo, können wir die Taschen irgendwo hin tun? Ja. Ja, hier stellt sie hinter den Tresen und sie passt dann so ein bisschen drauf auf. Das war total nett. Ja, so familiär, so. Ne? Ja, finde ich auch. Wir haben ja auch immer so 40 Kilo Aufnahmeequipment dabei. Ja, klar. Ja. Aber ich finde das lustig, weil man denkt ja, das ist so Landesmuseum, ne? Es wird ja auch immer beworben auf allen, die machen hier auch Plakatwerbung in der Stadt und sonst was. Ja. Und dann kommt man da so hin und dann hat das halt diesen, im positiven Sinne, familiären, Dorfmuseumscharme so. Ja, total. Man fällt eigentlich von so einer, weiß ich nicht, von diesem Setting, was du draußen hast, mit dem Schloss und der großen Straße, den vielen Touristen, die rumlaufen. Irgendwie ist das der totale Kontrast. Du kommst dann rein und auf einmal ist so, huch. Es ist schön ruhig, sind nicht viele Leute da. Also ich gehe, wir waren auch so nachmittags da. Als wir da waren, waren wirklich nicht sehr viele BesucherInnen mehr da. Aber ja, das Haus war aber auch schon anders erlebt. Irgendwie gerade wenn es so Richtung die letzten Tage einer Ausstellung oder so geht, dann ist da schon auch mal ordentlich was los. Aber das ist der Klassiker, so alle, die nochmal gucken wollen. Also genau, die haben eine Dauerausstellung im Erdgeschoss. Mhm. Und eine, die heißt Brühan Total jetzt gerade und die ist auch noch gar nicht so alt, also ein Jahr, glaube ich, hat er gesagt, ne, zum 100-jährigen. Ja, die Reste quasi der Jubiläumsausstellung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann haben sie noch eine Sonderausstellungsetage, da war die Hannah Höch-Ausstellung, die haben wir jetzt leider nicht mehr gesehen, aber da ist halt immer irgendwas Wechselausstellungsmäßiges. Und dann haben sie noch in der obersten Etage eine Kooperation jetzt auch gehabt, wahrscheinlich wechselt es auch dann immer durch, mit einer Kunsthochschule in Berlin. Mit der in Weißensee. Oder Weißensee, genau. Und die, da können wir ja gleich noch was zu sagen. Ja, genau. Also die haben das schon eigentlich, also viel Platz. Aber also es klingt jetzt irgendwie so, als wäre das sehr super weitläufig. Aber aufgrund irgendwie dieses Gebäudes, ich bin da jetzt nicht rausgegangen, so wie aus dem Kunstgewerbemuseum beispielsweise. Nee, überhaupt nicht. Und dachte mir so, oh Gott, ich bin total erschlagen und bin jetzt irgendwie schon 50 Kilometer in der Ausstellung gelaufen. Nee, gar nicht. Das war total angenehm. Ja. Eigentlich hatte ich nur noch so vermisst, dass so die Dielen knarzen. Ja. Das hätte irgendwie nicht so falsche. Das hatte so einen Wohnzimmer. Ich habe auch vorhin überlegt, ob das nicht so war, aber war nicht. Ne? Ich glaube nicht. Nee. Aber es wäre auf jeden Fall sehr gut gepasst. Ja. Genau, Brühan Total. Das ist die Dauerausstellung. Oder die, wie hast du es gerade gesagt, die. Die Reste der Sonderausstellung, die jetzt die Dauerausstellung sind. Ja, genau. Und komischer Name, Brühan Total, ne? Habe ich mir so kurz überlegt. Wollt ihr den totalen Brühan? Ja. Das ist natürlich auch schwierig, ja. Oh je. Aber es fängt, das ganze Ding fängt halt sozusagen mit einem Raum an, in dem halt der Stifter oder der Sammler, also der Herr Brühan, irgendwie Thema ist und wo der so ein bisschen charakterisiert wird, wo dann irgendwie Zitate von ihm irgendwie drin sind, wo man so auch so Möbel sehen kann, die er bei sich selber zu Hause hatte. Auf dem einen Stuhl hat er immer gesessen und Interviews gegeben oder so, ne? Ja. Das fand ich aber schon spannend. Da war die ersten Vitrinen, die man sieht, wenn man darauf hingewiesen wird, und das sind wir, weil wir eine kleine Führung eben bekommen haben, dann lernt man, dass die so eingerichtet sind, wie der Herr Brühan selbst mal seine Vitrinen bei sich zu Hause quasi eingerichtet hat. Man muss sich vorstellen, er hat zu Hause wirklich so Vitrinen gehabt, wie im Museum, ist ja auch schon ein bisschen abgefahren. Ne? Das stand da auch, das fand ich irgendwie so, weiß ich nicht, also so ein bisschen so süß, weil das ihm so, also ich kann das nicht mehr ganz, aber so, Herr Brühans Lieblingsbeschäftigung war das Einrichten von Vitrinen. Ja, das Interessante fand ich auch, da wurden wir auch darauf hingewiesen, dass er hatte auch eine Bibliothek natürlich und hatte ein Ex-Libris gestalten lassen von einer Künstlerin. Und in diesem Ex-Libris, also es sind ja diese Aufkleber oder diese Klebebildchen, die man in die Bücher reinklebt mit seinen Initialen, dass man weiß, das ist aus der Bibliothek von demjenigen, da waren seine also die Motive von seinen Lieblingskunstgegenständen eben mit eingebaut. Das fand ich irgendwie auch so. Also es war wirklich ein schönes Arrangement, weil man irgendwie so das nochmal mehr verstanden hat, was für eine große Leidenschaft der auch dafür hatte. Genau. Und diese Objekte oder diese Lieblingsobjekte, die standen dann auch direkt daneben, ne? Also man konnte so das Ex-Libris sehen, vergrößert, und dann sah man auch so, okay, daher kommt das eigentlich. Ich finde das total nett irgendwie. Die Vermuggelichung fängt da vorne schon an, so im ersten Raum, wenn man das so hört. Das ist ein älterer Mann, der hat gern Sachen gesammelt. Und dann hat er gern andere Leute quasi eingeladen und gesagt, guck mal, das habe ich gesammelt. Guck mal meine Vitrine. Ja. So, irgendwie ganz schnucklig, ich weiß auch nicht. Also das Schöne fand ich daran, dass man den Herrn Brühan, okay, das ist auch das Brühan-Museum und so, das ist der Name und so, aber dass man den mal so ein bisschen kennengelernt hat, hat man seine Begeisterung für diese Zeit und für diese Kunst Gegenstände gleich von Anfang an mitgegeben bekommen. Also man hat gleich von Anfang an, also so hatte ich das empfunden, ich hätte gern noch seine Stimme gehört, wie er davon redet vielleicht, weil dann wäre das vielleicht nochmal ein bisschen stärker herausgekommen. Aber ich glaube, das hatten sie ja auch, ne? Das hatte der halt auch erzählt. Und wir hatten, das hatte ich dann doch nicht mehr gemacht. Aber es gibt eigentlich auch noch einen Audioguide und Medienguide und so weiter. Da wird es wahrscheinlich auch seine Stimme zu hören sein. Und dann würde man vielleicht auch wirklich gleich von Anfang an so die Begeisterung von diesem Sammler mit hören. Ja, genau. Da kann man schon mal sagen, also das, was du jetzt gerade meintest, Martha, also das ist ja zumindest als Teil des Ausstellungsbaus nirgendwo. Ne? Also es gibt keine Audiostationen, es gibt keine Monitore. Es gibt diesen Audioguide, den du dir laden kannst. Ja, genau, den kann man sich dann irgendwie leihen. Laden. Nee, auf dem Smartphone. Okay. Ja, genau, aber ich meinte halt, also es ist jetzt nicht irgendwie Teil der Ausstellung selbst, des Ausstellungsbaus, ist da irgendwas mit irgendwas mit Medien. Ja. Die ist nicht medial unterstützt, es gibt da keine extra Ebenen, irgendwas zum Aktivieren oder sonst was, sondern es ist halt klassisch, es gibt immer einen Raumtext und auch an den Objekten selbst, lass mich lügen, ist gar nicht so viel Text dran, wenn überhaupt, dann halt irgendwie so eine Angabe wie was das ist und von wann. Mhm. So. Ja, Sie müssen sich vorstellen, man kommt da rein, man ist eigentlich noch in der Kasse und an der Garderobe und dann ist da gleich schon so eine Wand, also eine große Vitrine mit ganz vielen, ganz in schillernden Farben und Formen Vasen von 1910, kann das sein? Oder 1900, ja, so Jahrhundertwende. Sowas in Jahrhundertwende. Und da fing schon die Uneinigkeit an, ob das irgendwie schön ist oder nicht. Aber es ist eigentlich ganz lustig, weil man hat sofort irgendwie so dieses, für den einen ist es mega krass kitschig, für den anderen ist es wunderschön und vielleicht auch noch so ein bisschen was dazwischen, aber diese Vasen, das fand ich, diese Glasvasen fand ich schon einen sehr coolen Eyecatcher so am Anfang. Aber was ich sagen wollte ist, ich habe trotzdem nichts damit angefangen. Es war so ein bisschen, klar, jetzt hat uns unser Kollege noch darauf hingewiesen, wie diese eine Vase gemacht wird, dass viel experimentiert wurde auch mit dem Material. So Metall eingearbeitet. Genau. Und dass sie sehr viel ausprobiert haben und dass das dann natürlich die Meisterstücke sind, die da sind. Und das ist immer das, was ich mega schade finde, weil das habe ich jetzt nur erfahren. Aber wenn ich so weil da reingekommen wäre, dann ich hätte gerne so ein total verunglücktes Teil noch gesehen und wenn es nachgemacht worden wäre, weißt du? Oder irgendwie dieser Film von diesem Glasbläser, der da ganz oben war, wo es auch um Glasbläserei ging, dann bei dieser Kooperation mit der Kunsthochschule, das hat einen dann so in das, wie diese Gegenstände gearbeitet werden und was dahinter steckt. Weil wir sehen in der Vitrine und auch der Bröhan ja selber auch ja nur das Endresultat. Super ästhetisches Produkt, aber ne? Was dahinter steckt, der Entwurf, dieses Handwerk, das Material und sowas. Das und die ist, Verwendung. Die danach. Verwendung auch, ne? Von der Verwendung war eigentlich auch, hat da wirklich eine Blume drin gestanden, oder war das allein wirklich nur, ne? Da habe ich jetzt vom Anfang an, aber auch bis zum Ende eigentlich nicht viel gesehen, aber genau, das war so der Anfang, wo ich dachte so, das war eine coole Information, die wir bekommen haben, schade, dass das irgendwie nicht so ausgestellt ist, aber das war schon eine schöne, schöne Eingangsinszenierung dann, wenn man dann zu dem Raum kommt, wo der Brühan vorgestellt wurde und dann kommt man in den nächsten Raum und da wurde sofort Florales vom Jugendstil mit sehr funktionalem, genau, oder eher so ein bisschen so geometrische Formen. So geometrisch, gegenübergestellt. Also man muss sich vorstellen, es waren auch wieder zwei Podeste, rechts und links, und auf der einen Seite standen Tische und Vasen auch. Genau, Schränke. Sitzgelegenheiten war da, glaube ich, auch. Ne? Genau, aber so drapiert wie in der Ausstellung. Also jetzt nicht, als würden sie in einem Raum zusammenstehen. Genau, und ich glaube, war das nicht der Clou? Also es waren ja quasi alles Möbelstücke, die aus der Zeit des Jugendstils irgendwie kamen. Ne? Und irgendwie rechts war sozusagen die französische Interpretation oder die französische Ausprägung des Jugendstils, der so irgendwie sehr ja, so floral oder sehr verspielt und der Natur nachempfunden irgendwie war. Und links war, waren dann irgendwie Möbelstücke auch des Jugendstils, die irgendwie aus dieser Wiener Tradition oder Wiener Schule irgendwie kamen, die irgendwie viel, viel geometrischer und so waren, ne, und nicht so verspielt und organisch. Mhm. Und da hatten wir ja den, diese eine Sitzmaschine, ja, die wir gesehen. Genau. Das war so ein, das war wie so ein, also es hieß Sitzmaschine. Das war irgendwann ein Sessel, den man. Und das war eigentlich wie so ein, genau, so ein Sessel Lehne. Mit so einer Lehne, die man irgendwie in ihrer Höhe verstellen konnte. Also hört sich jetzt irgendwie. Ich meine, kannst du heute irgendwie mit jedem Stuhl fast machen, aber irgendwie damals vielleicht, keine Ahnung, the fancy shit. Und genau, und da waren die Erklärung auch irgendwie noch so interessant, weil irgendwie so das Sitzen eigentlich sowas so total Normales war, aber irgendwie so dieses Maschinenmotiv oder so dann trotzdem auch nochmal wichtig war, das da irgendwie noch so reinzubringen, ne? Also Das hat mich so ein bisschen an Modern Times von Charlie Chaplin erinnert. So, ja. Ein Wort wie Sitzmaschine, so. Mhm. Man kann nicht einfach nur sitzen, ne? Das reicht muss nicht gleich, mehr. Ja, es ist gleich, ja, irgendwie genau. So ein Akt. Ja, genau. Das muss irgendwie, artifizialisiert werden. Ja, genau. Aber ganz ehrlich. Das sah ja auch so ein bisschen aus wie eine Maschine. Ja, ne? Da waren ja so diese Knöpfe oder. Genau, da wo man so die Justierung von der Lehne irgendwie so einhakt und so, das sah alles irgendwie sehr mechanistisch aus. Ja, aber die Einbindung in die Zeit, wo das alles irgendwo entstanden ist, habe ich da fehlte. Gar nicht mitbekommen. Da ging es einfach nur rein, also wie. Um den Stil. Um den Stil, beziehungsweise das Design und das Objekt. Ja. Das, ja, genau. Und das zieht sich ja komplett durch, eigentlich. Ja. Also jetzt durch die Dauerausstellung. Ne? Das überlege ich gerade, das wäre ja eigentlich voll cool irgendwie, wenn man so eine Interpretationsebene auch mit reinbringt und dann Szenen aus den Filmen, aus der Kunst, auch aus der Zeit hat, wo das über die Kunst aber interpretiert wird. Aber das, ich finde das. Oder ist das zu intellektuell? Nee, eigentlich gar nicht. Was ich halt spannend daran finde, ist, also ich meine, das sind alles irgendwie Möbelstücke und irgendwie Geschirr und was weiß ich was alles. Also so Alltagsgegenstände eigentlich. Die aber hier ja mehr oder weniger fast alles irgendwie Einzelstücke, besondere Stücke, ja. Super teuer aufgewertet, Materialien und so weiter sind. Das heißt, die kriegen dann ja eben den Sockel. Sie kriegen genau den Status von Kunstwerken eben in dem Moment. Und es ist eben halt tatsächlich eher mehr Kunst als irgendwie kulturgeschichtliches Museum. Ne? Man könnte die ja auch in die Kulturgeschichte des Alltags sonst was einsortieren. Das passiert halt gar nicht, sondern sie stehen für sich und man kann sie, wenn man möchte, nur betrachten wie ein Kunstwerk. Also man kann die, was haben wir ja gerade bei der Sitzmaschine gemacht, man kann sie eigentlich sogar interpretieren, wenn man möchte. Ne? Mhm. Total mal, warum sind die so, warum ist da die Mechanik? Das kann man so machen. Ich glaube, für uns ist eher dieser kulturgeschichtliche Ansatz, wie lassen die sich da einfügen in die Zeit? Warum sind die inspiriert? Es gibt Filme in der Zeit, die greifen ähnliche Themen auf und so weiter. Ganz anderer Blick auf diese Objekte. Ich verstehe, was du meinst. Du hast recht. Das ist als Kunstwerk, steht es da, aber dafür ist mir das dann zu wenig wie ein Kunstwerk inszeniert. Wenn ich den Stuhl, klar, dass der auf dem Sockel steht, ist ja auch schon so eine Sache, aber da weiß ich auch nicht. Ich sag mal so, ich glaube, das ist genau das Problem von Kunsthandwerk. Weißt du, weil das ist halt. Das Problem des Kunsthandwerks. Genau. Präsentiert von Matthias und Obi. Zeigt dir, wo der Hammer hängt. Nee, weil auf der einen Seite, ich meine, es wird behandelt wie ein Kunstwerk, aber es sind halt Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Und es ist ja eigentlich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wurden die ja auch nicht gar nicht gebraucht so richtig. Ja, genau. Also aber ich meine, es gibt schon, das haben wir auch erfahren in der Führung, diese Gegenstände waren eigentlich so, das ist ja nicht für den Otto-Normalverbraucher. Nee. Das ist nicht irgendwie hier. Zum Teil, zum Teil. Ja. Ja, stimmt. Also da gab's, ja, stimmt. Also wir können ja mal einen Raum weitergehen. Also wir hatten dann so einen Raum, da hast du recht, der ist wirklich, da sind die Möbelstücke so aufgebaut worden wie Kunstwerke und ja, dann dann ist gut, dann gehe ich mit dir mit, dann ist das, dann reicht das auch. Mehr fehlte da irgendwie ein bisschen was. Genau, also von der Grundstruktur der Ausstellung ist es, es gibt einige sozusagen so inszenierte Räume, so mit, oder was heißt inszeniert, die sind natürlich alle inszeniert, aber ne, wo so Sockel und so ist, ne, wo die Möbel dann irgendwie draufstehen, wo sie vielleicht auch diesen Kunstcharakter irgendwie bekommen. Das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, klar, das ist irgendwie so losgelöst, aber ich vielleicht was in meiner Betrachtung von diesen Kunstwerken oder von diesen Möbelstücken oder was auch immer, also was sie da für eine, was ein Unterschied ist zu, sagen wir mal, in Anführungszeichen wirklichen Kunstwerken, ist ja, dass sie mich abholen, weil ich ja auch Schränke benutze, weil ich ja auch auf Stühlen sitze, weil ich ja auch Geschirr benutze und Tapeten irgendwie an der Wand habe. Ne? Also irgendwie, das ist vielleicht irgendwie das, Matthias, was du immer meintest, so, ja, auch was würde ich denn irgendwie bei mir auch in eine Wohnung stellen, so, ne? Also, das ist ziemlich wenig. Ich weiß deinen skeptischen Blick mal dazu schätzen. Aber trotzdem ist es halt irgendwie so ein kleiner, dünner Faden, mit dem man sich beschäftigen kann. Ja, also ich finde natürlich die, genau. Man kann mit dem Gegenstand schon mal mehr anfangen, aber wenn ich dann so einen Sekretär sehe, der mit Rochenhaut bezogen ist und Silber die Rochenhaut, ja, die ist, das ist ja immer nur so ein kleines Rechteck und die Fugen, wo die Rochenhaut aufeinander sind dann auch noch aus Elfenbein. Ja. Und die Füßchen sind aus Silber. Ja. Und dann war noch irgendwas Krasses. Hab ich schon wieder vergessen. Also das ist da doch. Da muss ich auch mal was gönnen, sag ich. Ja. Ah. Ja, klar. Also da denke ich immer so, also da denke ich dann, da will ich jetzt aber auch wirklich eine Einordnung haben. Hm. Weißt du? Ja, definitiv. Das aber fand ich schade, dass es einfach nur da steht. Das und, stimmt. Und ich werd überhaupt nicht abgeholt und so. Aber ich habe ja gerade angefangen, es nicht zu Ende gebracht, über diese Struktur der Ausstellung zu sprechen. Also auf der einen Seite hat man irgendwie diese Räume, die halt so, ne, so Sockel und da steht dann, was weiß ich, ein Schrank, der irgendwie Jugendstil ist. Und dann sozusagen der gesamte Mittelteil der Ausstellung war ja so inszeniert wie in einer Sammlung. Ja, also, ne, also so Schaudepot. Da waren Metallregale so und da waren zwei oder drei Etagen irgendwie sozusagen drin und da standen dann die Objekte nebeneinander, ohne irgendeine große, einfach irgendwie Regale und Objekte drin. Ne? Also große, also jetzt nicht einfach irgendwie kleine Regale, sondern große, wie nennt man die denn? Ja, wo halt irgendwie ganze Stühle und Schränke und so drauf. Ja, so passen, wie so ein Magazin. Genau. Ja. Und das war sozusagen in diesem ganzen Mittelteil irgendwie der Stil oder so dieses, das ist jetzt hier, ist eben eine Sammlungsausstellung in Anführungszeichen. Ne? Das hat mir aber ganz gut gefallen. Jetzt nicht auf so einem, ich lerne hier was und erkläre auf so einer Ebene, weil also auch diese Regale waren so im Neongelb irgendwie gestaltet. Und ja, das hat so sowas, so Warenhauscharakter, ja, und dann konnte man sich aussuchen. Ja, so, genau das so. Will ich haben. Und ich glaube, das ist die Nutzungssituation des Ganzen so. Wenn da noch Nummern dran gewesen wären und die ich hätte mit einem kleinen Holzbleistift auf einen Zettel geschrieben und mein Maßband dabei gehabt, was ich mir von so einem Ständer runtergezogen hätte, dann wäre das wie bei IKEA. So. Ja, bei IKEA oder irgendwie bei Amazon, bei in so einem Amazon Warenladen. Ja, ne? Wo auch immer. Aber ich finde, man. Also sind auch die ganze Zeit so kleine Roboter durch die Gegend gefahren und haben immer so Sachen rausgeholt und wieder. Ja. Aber so, ich habe das auch. Also ich finde, so kann man das auch nutzen. Jetzt mal von dieser ganzen, ich möchte mich weiterbilden, sonst was Ebene weg. Man läuft so durch und ich gucke dann so und denke, oh, das spricht mich an. Andere Sachen gar nicht, die gucke ich mir auch gar nicht an dann. Hm. Aber manche Sachen interessieren mich. Da gibt es diese Wiege zum Beispiel, die ist so ganz rund gestaltet, aus so dunklem Holz. Ja, die habe ich schon oft gesehen. Ja, die gefällt mir total gut. Da waren da so ein bisschen so Geschirr dabei. Willst du eine Wiege haben, ja? Ja, zum Reinlegen. Dann, aber es gab zum Beispiel auch eine Wand, da waren verschiedene Arten von Tafel, also von hier, wie sagt man, Besteck. Tafelsilber. Von Besteck, genau, so an die Wand gebracht. Mm. So verschiedene Sets. Und da kann man durchaus sagen, ja, die hängen halt so ein bisschen zusammenhangslos da, aber der Zusammenhang entsteht ja unter den verschiedenen Sets sozusagen. Das heißt, man kann die dann miteinander vergleichen und gucken, das eine ist so gestaltet, das andere ist so. Und dann frage ich mich dann immer, warum spricht mich das eine mehr an als das andere von der Form her? Hm. Ein Messer habe ich auch gehabt. Ich glaube, so eins habe ich schon mal irgendwann in der Hand gehabt. Ja. So, selbst wenn keine, ich sag mal, kulturgeschichtliche Einordnung groß passiert, stehen aber die Objekte natürlich untereinander auch in Beziehung und irgendwie wirkt das auf mich. Ja, das stimmt. Allerdings war ich da auch wiederum froh, dass wir da eine kleine Führung hatten, weil, also vielleicht nochmal, ich gehe mal ein bisschen weiter, also das, Martha, was du jetzt zum Beispiel gerade beschrieben hast, dieser Sekretär mit dieser Rochenhaut und so, ne, ich glaube, das war auch irgendwie so ein Jahrhundert, also so um 1900 so ein Ding, und das ist natürlich irgendwie etwas, was sich irgendwie nur ganz wenige bis fast gar keine Leute leisten konnten. Dann wiederum einfach irgendwie ein Regal weiter, hast du dann sowas von, ich habe es extra noch fotografiert, so ein Armlehnsessel von dem Gerrit Riedfeld, ist schon jetzt 30er Jahre. Und bei dem, da hatte ich so ein kleines Aha-Erlebnis, ich als Hobby-Kunstwissenschaftler, nämlich der hat halt einfach so ein Sitzmöbel gebaut, aber unter dem Aspekt, dass es halt irgendwie möglichst einfach von den Materialien her und so und eben auch möglichst schnell oder einfach von Hinz und Kunz nachgebaut werden kann. Oder so als Bausatz aufgebaut werden kann. Das war noch ein anderer Stuhl. Aber mehr so eine Anleitung quasi. Genau. So. Ja, genau. Wenn Sie diese Materialien haben, dann können Sie daraus das bauen. Genau. Und es war halt einfach irgendwie ein sehr billiges, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar Sperrholz war, es war, glaube ich, so grau lackiert oder so beige lackiert. Ah, ja. Das fand ich so interessant, weil ich da nämlich irgendwie daran denken musste, dass ich, hatte ich auch erzählt, aber ich erzähle es gerade im Podcast vielleicht nochmal, irgendwie von, das von dir. Ach so, das hast du schon. Ja, habe ich schon erzählt. Vor ein paar Jahren so ein Büchlein hatte, irgendwie Hartz-IV-Möbel hieß das, und da ging es genau um das, also dass man aus Sperrmüll oder was auch immer, was man in Neukölln auf der Straße findet oder sich irgendwie für ein Apfel und ein Ei im Baumarkt irgendwie im Verschnitt oder so kaufen kann, irgendwie in 0, nix halt einen eigenen, schönen, minimalistischen, aber funktionalen Sessel bauen kann, so, ne? Also für wenig Geld und so. Und das fand ich, fand ich das so interessant, dass es diese Idee, gut designte Möbel, aber für billig, für auch und erschwinglich für alle sozusagen anbietet, dass es das irgendwie in den 30ern und so schon gegeben hat. Und auch, dass die ja so quasi, also dass so eine Lösung dann aber eben halt auch neben dieser totalen Luxus-Variante mit dem, was war das noch für ein, mit der Rochenhaut und so steht, ne? Klar, halt so wie so eine Sammlung oder so, eben halt wie Sachen irgendwie im Depot stehen, halt so ein bisschen, ne? Ja. Und es gab den Star Trek Sessel. Also, ja, klar. Oh ja, schon wieder vergessen, von wem er ist, aber es ist so ein Sessel, der besteht eigentlich aus so mit ganz einem, großen Anführungsstrichen Sessel. Ja, Sessel. Es ist ein dekonstruierter Sessel, könnte man sagen. Thron. Es ist eine Art, ich sag mal, zentraler Stamm. So. Es sieht aus wie ein Katzenbaum. Ein bisschen wie ein Katzenbaum. Genau, so ein zentraler Stamm, von dem gehen dann so eine Art Arme aus und an dem Ende der Arme sitzen eine Art Stoffbälle, große, runde Stoffbälle. Und die sind so verschoben, dass man quasi hinaufklettern kann und sich setzen. Und da, wenn man hinschaut, entdeckt man dann plötzlich Armlehnen und Fußstützen sozusagen. Ganz merkwürdiges Ding, stellt sich aber auch raus, auch bei Star Trek, Worf hat das, für alle, die ihn kennen, der hat das bei sich in der Butze stehen. So. Aber das zum Beispiel, da muss doch so ein Bild von Worf sein, wo er da drauf sitzt. Irgendwie, ja, klar. Oder? Also du hast es mir dann gezeigt und dachte, oh, wie geil, ja. Aber irgendwie, mir fehlt einfach so diese Ebene mit dem Kulturgeschichte halt, das Objekt. Du sagst, es hat, ich jetzt, meinst du? Ja. Jörg jetzt sagt, es hat voll was, es holt ihn voll ab, weil ein Stuhl hat ja auch mit dir was zu tun. Naja, was heißt Warte voll? Aber Jörg, es gibt ja, so eine, total es gäbe ja, ja, aber das ist ein Kunst, also das Kunstwerk ist sozusagen, das kennst du aus dem Alltagszusammenhang. Ich sag, es hat überhaupt nichts mit mir zu tun, weil es steht da jetzt da und ich weiß nicht, warum es da steht. Und ich weiß auch nicht, warum das was mit mir zu tun haben sollte. Wenn ich jetzt aber das mit dem Star Trek höre, finde ich das auf einmal voll cool und lustig irgendwie auch. Und vorher dachte ich so irgendwie so, was hat denn Star Trek mit dir zu tun, Martha? Voll. Genau, wenn man nämlich wüsste, dass der Stuhl nur da steht, weil der mal in Star Trek vorkam. Nee, aber keine Ahnung, das ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel. Aber zum Beispiel, ja, also was ich gut verstehen kann, ist, was Matthias sagt, ist, dass man halt Sachen hat, die zu einem sprechen und Sachen, die weniger zu einem sprechen. Dann hast du aber wirklich auch nur deinen Horizont, mit dem du da durchgehst. Ja, und mit dem gehst du halt auch wieder raus. Ja, ja. Ne? Oder man hat halt irgendwie zwei coole Museumskäfer an der Seite, mit denen man sich schöne Geschichten ausdenken kann. Genau. Und dann zum Beispiel Sachen, die mich angesprochen haben, weil ich dann halt auch Kinder habe, die irgendwie nicht still sitzen können beim Essen oder beim Füttern oder was auch immer. Und ich sehe diesen Stuhl, wo so ein eingebautes Lenkrad drin ist, auch aus den 20er, 30ern. Das meinte ich halt. Also man kennt sozusagen die Kategorie Möbel aus seinem eigenen Alltag. Ja, warte unterschiedlichsten. Mal. Ja. Aber da ist halt so, mein Horizont ist, das hat ja auch unser Kollege erzählt, dass der Designer auch selber Kinder hat. Und dann ist bei mir richtig so ein Film abgelaufen, den ich halt auch kenne. Ja, die Kinder müssen endlich still sitzen beim Füttern. Also baue ich denen irgendwie so ein kleines Lenkrad an ihren Stuhl, damit die irgendwie beschäftigt sind und dann schön ihren Mund aufmachen. So wie beim Rewe in diesen Dingern, wo man die Kinder drauf umfahren kann. Genau. Genau, und dann sind sie später älter, fahren Auto und haben dabei immer einen Mund auf. Ne? oder essen. Ja. Sabbern aufs Lenkrad. Nee, aber da läuft bei mir halt der Film ab. Und klar kann man auch so durch ein Museum gehen, dass man halt die Filme, die man schon kennt, mitnimmt und dann auf die, um diese Folien sozusagen auf das, was man sieht. Aber das ist für mich nicht, ich habe einen anderen Anspruch vom Museum. Ja, du, klar, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass das für mich total ausreichend war. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass das irgendwie so eine dünne Nabelschnur quasi zu den Objekten für mich war. Wieder Medizin. So. Ich bin ein großer Freund von so Designmuseen. Und für mich ist das eigentlich ein Designmuseum. So, wenn mich einer fragen würde, was ist das für ein Museum, würde ich sagen, es ist ein Designmuseum. Und ich finde, das Spannende ist halt, wenn man jetzt nur mal die Kategorie Sitzen oder Sessel nimmt, ja, und nur mal mit diesem Blick durch die Ausstellung geht, wie man sieht, denkt so, Sitzen ist halt, ich setze mich hin und fertig. Ja, aber du konntest dich ja noch nicht mal hinsetzen. Ja gut, das ist ein anderes Thema nochmal, aber diese unglaubliche Varianz von Sitzmöbel in 1000 Interpretationen und immer wieder setzen sich Leute hin und denken drüber nach, was ist das eigentlich? Du hast es gerade mit dem Beispiel mit diesem Lenkrad gebracht. So. Ja. Da hat Sitzen eine andere Bedeutung, weil Sitzen hier im Kontext von irgendwie Essen, die Kinder beschäftigen, sonst was ist. Genau. Und das finde ich so interessant. Ja, aber das ist, ich glaube, dieselbe Kritik hatten wir im Kunstgewerbemuseum auch. Du hast es gerade gesagt, Martha. Man kann halt einfach nicht irgendwie Sitzmöbel ausstellen und dann kann man sich nirgendwo hinsetzen und das ausprobieren. Das geht nicht. Ich finde, das ist so bescheuert. Ja, aber das bescheuert. Sind halt die Kunstwerke. Du setzt dich halt nicht auf die Kunstwerke drauf. Ja, nee, das ist klar. Also Martha. Das ist klar. Hab ich nicht. Nein, Martha hat sich überhaupt nichts gesetzt. Dumm. Nein, aber wisst ihr, was ich meine? Dann macht man halt einen Nachbau. Ja, genau. So wie das zum Beispiel in der oberen Etage war mit den zwei Stühle. Ja, gut, aber dann sucht man sich halt irgendwie in der Kinderecke. Genau, in der Kinderecke oben war das so. Ne, wieso jetzt nur in der Kinderecke? Ne? Ich hab mir das so gewünscht, dass ich mich mal irgendwo, dass ich mir ein paar, also dann sucht man sich halt ein paar Highlights irgendwie aus. Hat man eine Hörstation? Meinetwegen auch noch mit der Hörstation dran und Tastfeld und das Riechen. Genau. Oder so ein Lenkrad, an dem man so drehen kann. Und einen Knopf, dann geht es immer hoch und runter. So, wir haben Rummel. Oder man hat so einen kleinen Rollstuhl. Also so einen Stuhl. Man sucht sich am Anfang des Museums einen Stuhl aus, den man so nimmt, so aus den Design. Also nachgebauten Design und dann rollt man damit so durch die Ausstellung. Ja, das ist auch nicht schlecht. Man kann Fragen beantworten, dann sagt man, kriegt man gesagt, was man für einen Stuhl ist. Ja, genau. So. Am Anfang wird so ein Quiz gemacht. Ja, das finde ich lustig. Das wäre cool. Das so, sag mir, wer du bist und ich sag dir, was für einen Stuhl genau, du brauchst. Genau. Aber, nee, aber es ist doch wirklich so. Es ist doch wirklich so. Du hast es gerade gesagt, Matthias. Ich meine, sitzen, das macht man die ganze. Also da ist man so mit vertraut. Das ist einem so in den Arsch tätowiert, einprogrammiert. Da ich habe mich bei so vielen Sachen gefragt, wie sitzt man denn da wohl drauf? Das sieht irgendwie unbequem aus. Oder das würde ich mal gerne ausprobieren. Nimm mal den Star Trek. Oh, man fragt sich allein schon, wie zum Henker kommt man da hoch? Und warum, wenn ich oben bin, komme ich wieder runter. So, aber das ist wirklich genau das. Und so, ja, keine Ahnung, wie der heißt. Aber siehst du, sie uns ja voll in Erinnerung geblieben. Ich habe voll viele gelernt heute. Wir verlinken den Screenshot, wo er auf da drauf sitzt. Ja, genau. Aber tatsächlich, man wünscht sich das. Also ich meine, bei dem ganzen, ich brauche das Besteck jetzt nicht in die Hand nehmen und gucken, wie sich das an. Aber sitzen ist so, das ist so ein Grundbedürfnis der Menschheit. Sitzen. ja. Das wird nur getoppt durch Liegen. Ich bin der, wer sich liegen, ich bin der festen Überzeugung, also wer sich Liegen ausgedacht hat, das ist wirklich ganz oben. Ja, das stimmt. Yeah. Genau, also liebes Programmmuseum, bitte, wenn ihr das weiterentwickelt, wir wollen mehr sitzen bei euch. Genau. Wollen mehr ausprobieren. Wir wollen ein Sitzen haben, wenn wir zu euch gehen. Ja. Ja, also, ja, genau. Also, es geht ja dann noch weiter und da haben sie mich dann voll verlassen. Nee, jetzt kommt das eigentliche Highlight. Da habe ich das Museum voll verlassen. Ah, nee, wir kommen erstmal nochmal durch diesen Raum mit der Tapete von der Martha. Das war ein Top-Raum. Das war schön. Ja, das war richtig gut. Ja, das war der Instagram-Raum, der Insta-Hotspot-Raum. Ja. Genau, weil es nämlich auch. Das Schloss, also das, was sie jetzt in Zukunft auch machen wollen, ist halt mehr weibliche Designerinnen. Designerin, ist das richtig? Ja, ne? Oder Künstlerinnen. Dieser Zeit oder dieser Kunstrichtung zu beleuchten. Und in dem vorletzten Raum war das, glaube ich, dieses Rundgangs, ne? Da ging es so um oder kann man das sagen, Inneneinrichtung? Auf jeden Fall wisst ihr um noch, Tapete. Es ging um Tapete. Genau, aber um eine ziemlich abgefahren coole und Tapete. Damit war auch eine ganz coole Geschichte verbunden. Ne? Es war eigentlich eine Besucherin, kam zum Bröhrenmuseum und sagte hier, ich habe noch was. Und dann waren das auf einmal so Tapetenentwürfe. Ja, so Musterproben irgendwie. Musterproben, zum Teil signiert von einer berühmten Designerin, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe. Martha Lutz. Zahn. Wir werden das verlinken. Ja. Genau. Ja. Und das gab es da. Und zwar ganz schön gerahmt, also diese Proben an der Wand. Und aus einer von dieser Proben, die haben sie quasi großgezogen und gesagt, wenn wir da jetzt wirklich eine Wand mit tapezieren würden, und zwar nicht nur eine ganze Wand, sondern das ganze Zimmer, dann würde das wie folgt aussehen. Und dann haben sie das einfach umgesetzt. Und der ganze Raum sieht total crazy aus. Ja, ist mega crazy. Ja, super crazy, aber jetzt. Und wenn ihr unseren Newsletter abonniert, dann könnt ihr vielleicht auch im nächsten Newsletter ein Foto von uns bekommen in diesem Raum. Ja gut, Martha, dann weiß ich schon Bescheid, wie ich das jetzt aufziehen muss mit dem nächsten Newsletter. Ja, ist gesetzt. Genau. Ja, diese Frage der Tapete, ne? Also unter anderem, das war jetzt nicht nur das einzige Objekt sozusagen, was dort ausgestellt war, aber ich meine, das war halt irgendwie, das war vorherrschend einfach. Aber ich fand es jetzt gar nicht so, also es gibt krassere Tapeten, wo man, also fand ich jetzt von meinem eigenen Tapeten Modell gute Laune. Was? Oh je, das war doch das im Hohenschönhausen. Oh ja, stimmt. Das war mal der Boden. Der Boden, ach, das ist alles. Aber ja, also um nochmal auf das Bröhrenmuseum zurückzukommen. ich finde, das ist so eine typische Museumsstrategie oder nicht Unstrategie, dass man hat halt diesen Schatz, der einem zugetragen wird und man macht halt was damit und oder halt auch nicht. Aber die haben halt was damit gemacht, haben einen Raum gemacht. Und das finde ich auch okay. Ich glaube, es ist was dann auch wieder gut ist oder so, oder wo man dann vielleicht mal das Thema Tapete generell nochmal beleuchten kann oder sowas. Also, ja, mir das war okay. Mir hat das mega gefallen. Also ich fand den ganzen Raum cool, also weil ich halt stand da drin und ich habe zu Jörg gesagt, das ist wie, es gibt ja diese Bilder, die das magische Auge, wo man so lang drauf gucken muss und dann erkennt man Form drin. So war der ganze Raum und ich habe gedacht, wenn ich in diesem Raum wohnen würde, wäre ich spätestens morgen bekloppt. So. Nee, das wollte ich, da wollte ich gerade sagen, ich glaube ich nicht. Weil heute schon. Genau, ich bin heute schon nichts mehr. Nee, aber ich fand die Zeichnung, die sie da. Was machst du hier? Matterfüße hier unten. die sozusagen diese Zeichnung, das war ja auch etwas aus den 20er Jahren stammendes, bin mir nicht ganz sicher. Gefährliches Halbwissen. Ja, ja, gefährliches Halbwissen. Innen. Aber das war ja jetzt nichts Organisches, also nichts, wo man so, oder anders gesagt, also ich habe immer Probleme mit Tapeten, die so organische Muster irgendwie haben. Das ist dann irgendwie so LSD quasi. So, weißt du, da wirst du so reingesogen und kommst überhaupt nicht mehr klar. So alles wie bei Fear and Loathing. Ja, genau, genau, Fear and Loathing in Las Vegas. Aber das fand ich irgendwie relativ unproblematisch, weil es irgendwie so geometrisch war. Mir ist einfach zu viel Reiz, glaube ich, so auf lange Zeit. Ja, gereizt. Aber davon abgesehen, also diese kleinen Stoffmuster, die waren so, hingen so in so netten kleinen Rahmen an der Wand, genau, Tapetenmuster. Das hat mir richtig gut gefallen. Die hätte ich mir am liebsten, also wenn es ihm schon gegeben hätte, ne? Ich hätte die so mitgenommen, hätte ich mir in die Wand gehängt. Das hat mir so gut gefallen, diese. Das sind wir beim Design. Das hat so einen Design-Aspekt viel weniger als ein, ich sag mal, da hat einer ein, man könnte es auch als Bild betrachten, sehe ich gar nicht, ich sehe unter so Designaspekt, aber das hat mir richtig gut gefallen. Aber geil wäre doch, wenn dann so eine Wand so wäre, dass die Besucher dann das Muster weitermalen oder so. Das wäre doch auch geil, aus, oder? Ich habe mir immer vorgestellt, wie die Martha das gemacht hat. Und ich habe mir immer vorgestellt, die war so am Telefonieren, hatte die ganze Zeit so aufgezeichnet und zack, war so ein Tapetenmuster fertig. Nächstes Mal nehmen wir Wachsmalstifte mit. Ja. Dann machen wir das. Genau. Aber hinter dem Raum, wo man bekloppt von wird. Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Wachsmalstift. Ach, genau. Und ist das so süß. Ja, das ist mega. So. Oh nein, und jetzt kommt. Jetzt kommt das, worauf wir alle gewartet haben. Mein größter Albtraum. Ach komm, das ist so schlimm war es nur auch wieder nicht. Mann. Also, ihr müsst euch vorstellen, gerade stehen wir noch an der Kante zum Kitsch und jetzt sind wir schon einen Schritt weiter. Ja. Yeah. So, also, da gibt es einen großen Raum oder zwei eigentlich und einer davon heißt Bestiarium. Geiler Titel, ne? Super. Ja, und was wird dort ausgestellt? Dort werden irgendwie ganz viele so Porzellan-Tiere ausgestellt, die dann so lackiert sind und die dann bei Martha und Matthias vor allen Dingen so Kitsch-Schocks ausgelöst haben. Und ich habe mir gedacht, ja gut. Hatte meine Oma auch viel. Auch der kleine Eisvogel hinten, der ist eigentlich ganz süß. Ja, der Eisvogel war wirklich der erträglichste. Aber ey, hast du diesen Truthahn gesehen? Also Truthähne sehen ja schon in Natur ziemlich abgefahren aus, ja. Aber jetzt müsst ihr den euch in Porzellan so glänzend mit dem gleichen total grimmigen Gesichtsausdruck und seinem schlabberigen Zeug, was er da um sich rum hat, dann auch vorstellen. Ja. Das war aber schön inszeniert. Die haben so eine Art, ich weiß gar nicht, Baum oder irgendwie. So stilisierten Baum. Ja, auch aus diesem gelben Metall und da saßen die da so drauf. Das fand ich als ganz schön, aber halt dieser ganze Raum, das ist so, als ob die Haribo Phantasia-Tüte lebendig geworden wäre. Das war so mein. Das ist gut. Das war noch nicht mal lebendig, sondern einfach nur so in groß. Plastisch. Einfach, ich weiß auch nicht. Auch alles bunt, aber dann teilweise auch ein bisschen künstlerisch, so also verfremdet, nicht alles so fotorealistisch so. Ja. Und also ich habe, also meine Assoziation war oder halt, dass ich mir schwer vorstellen kann, wie der liebe Herr Bröhan durch seine Wohnung läuft und seinen Freunden so sagt, guck mal, diesen Truthahn habe ich gestern gekauft, ist der nicht schön? Ich habe ihn hier zum Eisvogel gestellt, weil ich glaube, das passt so schön. Das geht auch einfach irgendwie über, ich meine, da waren ja, also jetzt nicht nur, was diese ganzen Tiere anbelangt, also was gab es denn alles? Da gibt es Füchse, Eisbären, es gab Haselmaus, Papageien, Pumas, ja, Eisvogel, ach, ganze keine Ahnung, Mäuschen, Vögel, alles mögliche. Drossel, Fink und Star. Aber auch nicht alles. Ist aber auch nicht alles vom gleichen Künstler. Nein, natürlich. Also, genau. Dass man nicht sagen könnte, die Anführungsstriche aber so riesig. Aber ich meine halt, es ist nicht so wie, wie soll man sagen, es gibt ja von allen möglichen Sachen so Sammelfigürchen, weißt du, so das eine Ding Nippes. Und du kaufst halt, ja, aber du kaufst, Nippes. Genau, ich wollte, genau, ja. Nippes ist das Stichwort. Ja. Glaube ich. Also das würden wir heutzutage vielleicht unter Nippes verstehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich wo es erschaffen wurde, nicht dann schon auch irgendwie etwas, also der Kunst, das Künstlerische irgendwie schon dann auch im Vordergrund steht. Es gibt bestimmt auch Qualitätsunterschiede zwischen einzelnen Nippes. Aber das, siehst du, aber das erfährt man da auch wiederum nicht. Man erfährt nicht, was sozusagen, warum wie das wir sagen heute, ist es Nippes oder wir drei, ja. Das stellt man sich nicht in die Bude, ist ein Staubfänger. Aber wie quasi diese Figuren irgendwie damals rezipiert oder warum sie gekauft oder sich irgendwie hingestellt wurden, ob das als schön empfunden wurde, was sie für eine Funktion irgendwie hatten, das erfällt mir halt. Funktion, alles. Das bringt mich auf den Punkt nämlich. Und das ist ganz interessant. Wir haben gerade drüber gesprochen. Vorher Tische, Besteck und Stühle, jeder sitzt, man kann, alle können sich damit irgendwie verbinden, man kennt das. Das sind Dinge des täglichen Gebrauchs. Und diese, wer kennt es nicht? Naja, gut, aber ich meine, diese ganzen Vögel und was weiß ich was alles, die fallen da halt voll raus. Die sind von sich erstmal komplett funktionslos. Ja. Also da denke ich eher an so Renaissance-Barock-Schmuck-Zeug, wo du denkst so, und dann kannst du hinten bei der Schildkröte den Panzer aufmachen und dann ist da noch eine Uhr irgendwas drin genau oder so. Da wäre ich nicht mal. Aber da wäre ich total dabei gewesen. Aber ist ja hier gar nicht so. Das ist rein dekorativ. Das ist rein dekorativ und dann halt sowas. Also das geht an mir echt vorbei. Ja. Aber es ist vielleicht auch einfach. Ja, aber es ist wirklich, es ist Geschmack, es ist irgendwie so aus der Zeit vielleicht auch. Aber wie gesagt, habe ich da nicht so mitbekommen. Ich stelle mir immer, ich finde, das ist die gleiche Kategorie wie so Seidentücher oder so. Also so ich weiß auch nicht. Entweder sind das so ganz reiche Leute, die sich das irgendwie hinstellen. Ich finde, es sind Dinge. Ich kann damit nichts anfangen. Es sind Dinge, bei denen man Angst hat, dass die Oma einem sowas schenkt. Ja. Weil sie das selbst zu Hause hatte. Ich habe von meiner Oma auch so ein kleines Figürchen. So vererbt, meinst du so? Die kommt dann an und sagt, guck mal hier, das ist nicht schön. Das ist ein Familienerbstück. Das hat man zu Hause und man denkt sich so, was soll ich jetzt damit machen? Gut, gebe ich es im Röhrenmuseum. Ja, ich habe von meiner Oma auch so ein kleines Figürchen. Das ist allerdings kein Tier, sondern das ist so ein kleiner Junge in Seppelhosen, der irgendwie hinten auf dem Rücken so ein hölzernen Käfig mit Vögeln drin transportiert und da läuft er gerade an so einem Meilenstein vorbei, wo irgendwie 103 Kilometer nach Tirol draufsteht. Das hatte ich irgendwann in den 50er Jahren oder so mal in Tirol, im Österreich Urlaub gekauft und es aber erinnert mich, also es ist echt mega hässlich, das Ding, ja, mega hässlich. Aber ich habe es mir trotzdem mitgenommen, weil es mich an meine Oma erinnert. Mhm. Und keine Ahnung. Es kommt jetzt ich habe das jetzt auch nirgendwo richtig rumstehen oder so. Ich glaube, momentan ist es in irgendeiner Schublade. Aber Dinge laden sich auch irgendwann mal mit so mit Erinnerungen und so Sinn und so auf. Ja, ne? Aber deswegen wurden die ja nicht gekauft. Angefertigt. Ja, das vielleicht nicht, aber. Keine Egal, Ahnung. Wir also haben ich habe, nicht erfahren. Ich habe gelernt, man muss sich auch manche Dinge ein bisschen schön machen. Und die Frage ist, die Frage ist, wie kann man sich so einen Quatsch schön machen? Ne? Man kann jetzt da vorstellen, im Museum kann sich denken, ja, hässlich. Und wir haben uns aber einen Spaß draus gemacht. Wir haben nämlich das Spiel gespielt. Du bist gezwungen, dir eines dieser Tiere auszusuchen. So. Welches davon nimmst du mit und stellst es bei dir in die Bude? Und das war ganz lustig dann. Dann sind wir rumgelaufen, man sucht dann das wenigst hässliche Tier. Das fand ich sehr gut. Ja, das war wirklich das lustig. Das empfehle ich auch allen, die da hingehen. Ja, dass man das war ein sehr schönes Spiel. Danke für diese Inspiration. Ich bin auch sehr dankbar, dass wir dann doch noch ins Dachgeschoss gegangen sind. können wir da nochmal drüber reden? Genau, ansonsten, um das vielleicht abzuschließen, also unten Dauerausstellung, da gab es dann rechts und links oder ja, wenn man so über den Flur wieder über den Hauptflur rüberging, dann auch nochmal so ein paar, auch nochmal so inszenatorische Räume, ne, wo es irgendwie um wo halt eben halt auch also Möbelstücke nochmal hingestellt wurden. Was lachst du denn? Merkst du selber? Ja, worum ging es da jetzt? Ja, die eben halt aus den verschiedenen Epochen irgendwie stammten, aber die halt jetzt wiederum nicht diesen Sammlungs- oder Depot-Inszenierungscharakter hatten, sondern wo es, ne? Ja, das ist ganz interessant. Ne, weil so kenne ich normalerweise auch diese Inszenierung von diesen Möbelstücken in einem Zusammenhang so miteinander. Ja. Und es gibt unten einen kleinen Shop, was der auch wieder diesen Muggeligkeitswert hat, weil man kann sich da die Sachen anschauen. Da fällt man so rein. Irgendwie. Ja, genau. Ja. Und dann denkt man sich, aha, ist auch ganz nett und klein und kuratiert. Und wenn einem da was gefällt, dann geht man damit zur Kasse und sagt, das möchte ich bitte kaufen. Möchte ich haben. Ja, das fand ich süß. Ich finde es eigentlich ganz interessant, dass sie auch noch solche Räume haben, die so, wo so die Möbel in einem Gesamtzusammenhang in diesem Mobiliar gezeigt werden. Ja, die meinte ich auch. Ja, genau. Dass ich wieder darauf nochmal eingehe. Ja. Ich will das nicht nur alles schlecht machen, ja. Ah ja. Ja. Mhm. Weil diese, also so, das habe ich jetzt gelernt, das habe ich nicht im Museum gelernt, das so in meinen Gehirnwindungen noch so. Hast du von dir selbst gelernt? Weil in der Zeit diese Möbel auch als Gesamtkunstwerk miteinander und mit der ganzen Einrichtung gesehen wurde. Also die Einrichtung war wirklich als Gesamtkunstwerk gedacht. Ja. Also die Tapete, der Teppich. Im bürgerlichen Haushalt. Im gut bürgerlichen Haushalt. Ja. Und das finde ich ganz interessant. Im großbürgerlichen Haushalt. Weil wir ja immer nur so einzelne Teile jetzt gesehen haben und dann das einfach nochmal zusammen. Ja. Aber ja, ich weiß nicht. Ich war auf jeden Fall sehr froh, dass wir diese oberste Etage noch hatten, weil da wurde so ein bisschen mein Drang nach, weiß nicht, Didaktik oder wie soll man das nennen? Irgendwie so ein bisschen Didaktik? Ja, Didaktik wo hast du denn da die Didaktik gefunden? Aber nicht Didaktik, das war doch aber auch so ein bisschen Gegenwartsbezug, so Herleitung. Sonst was. Oder zumindest so ein bisschen so dieses Explorative. Lass uns erstmal sagen, worum es da ging. Naja, okay. Also es ging darum, habe ich ja schon mal angedeutet, dass die Kooperationen machen, auch mit Kunststudentinnen, die jetzige Ausstellung geht um Glas, also um Glasbearbeitung. Und supergeil. Ja. Und man kam halt so rein und hatte erstmal so einen ganz kleinen oder so einen ziemlich großen Raum eigentlich mit zwei riesigen Leinwänden, wo man einem Glasbläser bei der Arbeit zugesehen hat. Ja, ganz auch dunkler echt ganz Raum, schön, ne? Ein ganz dunkler Raum und man hatte zwei Leinwände, die so an der Ecke aufeinander stoßen in einem rechten Winkel zueinander und man auf der einen Leinwand sah man das Glas, wie das bearbeitet wurde, im Ofen, also ganz Nahaufnahme. Und auf der anderen Seite, auf der anderen Wand war der Glasbläser, das Gesicht von ihm zu sehen, während er das gerade macht. Und das war eine tolle Installation irgendwie, weil man diese Schweißperlen auf der Stirn, ne? Und das, er hat sich auch unterhalten mit jemandem in der Werkstatt und seine Anspannung da auch gesehen, seine Konzentration. Und das hatte dann auf einmal für mich so einen menschlichen Bezug. Die ganze Zeit ging es da unten gar nicht so um den Menschen. Und das fand ich auf einmal so einen menschlichen Bezug. Und das hat mir sehr gefallen. Und dieser Einstieg erstmal in dieses, wie wird das überhaupt hergestellt? Ja. Wird auch ein bisschen erklärt. Auch danach war so ein großer Raum, auch ein sehr heller Raum mit so einer Empore noch, der auch für Veranstaltungen genutzt wird, meinte Matthias. Und da war so ein Klavier. So ein Tisch, dann auch ein Flügel. Und da war so ein Tisch, da konnte man, glaube ich, auch alles anfassen, wo unterschiedliche, hoffe ich jetzt ich mal. Ich glaube nicht, aber und mitnehmen und macht. Nein, aber das war sehr anschaulich gezeigt, aus was besteht Glas, wie wird es bearbeitet und so weiter. Ja. Auch mit so Karten. Genau, da waren auch die Werkzeuge der Glasbläser. Und es ging vor allem um Einblas. Formen. Also in Formen, wo rein man dann das Glas reinbläst, sodass das Gefäß dann die Form, sozusagen diese Negativform ausfüllt und dann eben. Und das hat ziemlich abgefahren, weil das ja Holz war, ne? Das hat mich so gewundert, weil ich auch, dachte. Unter anderem, ja. Ja, ja, genau, aber es gab viele so Holzformen, genau, die man irgendwie sehen. Und da habe ich immer so, krass, wie kann man denn, also ich weiß auch nicht, also ich habe da gefährliches Halbwissen, aber ich finde dieses Handwerk so unglaublich cool. Ich gucke da immer so gerne zu. Und da, das fand ich auch so interessant, dass man irgendwie Holz nehmen kann für so eine ultra heiße Masse, die man da irgendwie formt, beziehungsweise so einbläst. Ne? Das ist der Klassiker eigentlich, ne? Mit Holz das zu machen. Total abgefahren. Man sah auch die Spuren, das Holz war auch richtig verkohlt von diesen Einblasformen. Das heißt, die wurden auch richtig benutzt anscheinend von den Glasbläsern. Ja. Und es war eigentlich echt toll gemacht, fand ich, weil man hatte dann so ein kaum Vitrinen, also ein paar Vitrinen, aber auch so einfach nur so Sockel, wo die Ausstellungsstücke drauf standen. Und dann waren im Grunde die Aufgaben an die Studentinnen auch drauf gesagt. Also bei der einen es gab eine Aufgabe, da sollten sie eben modulare Einblasformen machen. Und dann wurden die Einblasformen, also Einblasformen, die man eben ein bisschen verändern kann, sodass sich die Form dann auch verändert, natürlich von dem Glas. Und dann wurden diese Einblasformen gezeigt und daneben eben die Gläser, die daraus entstanden sind, die alle eine unterschiedliche Form hatten, aber alle irgendwie auch sich ähnelten. Ja. Und für mich war das so super. Ich habe den Prozess wie entsteht das? Habe ich erfassen können. Ich habe das Produkt dann erfassen können und man konnte auch noch sehen, aha, es ist eine Serie sogar, es hat miteinander zu tun. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Und wenn ich das jetzt gehabt hätte, genau das, also genau das mit diesem, wie wird das hergestellt und sowas, auch mit Holzbearbeitung, also ne, dass man irgendwie so einen Tischler bei der Arbeit sieht oder so, oder mit Metallbearbeitung oder was auch immer, dann hätte ich den menschlichen Bezug oder auch vielleicht danach mit dem Menschen, der darin eben, der das benutzt hat, hätte ich gehabt und wäre genauso, also von dieser Glasausstellung, von diesen Studentinnen, war ich so begeistert danach. Ja. Es war wirklich wie so, keine Ahnung. Ja. Es ist so ein großer Unterschied. Es war echt mega krass. Ich hatte das auch genauso wie du. Ich fand das auch voll cool, dass man da die Produktion und so weiter irgendwie sieht und denjenigen, der es macht oder diejenige. Aber ich hatte da irgendwie noch einen ganz anderen, auch noch eine ganz andere Sache, die da irgendwie in mir losgetreten wurde. Nämlich bei vielen dieser Glasobjekte muss ich auf einmal irgendwie so schmunzeln oder lachen oder, also irgendwie haben so manch, also ne, also man muss vielleicht dazu sagen, also es war jetzt nicht nur irgendwie, waren jetzt nicht nur ein Trinkglas oder eine Vase, sondern es waren halt einfach auch Objekte, ne, künstlerische Sachen. Voll. Und da waren irgendwie so viele kleine, aber auch große Glasobjekte, die irgendwie, weiß ich nicht, die ich irgendwie lustig fand. Ich weiß, ich kann das nicht sagen, warum jetzt so genau, ne? Aber irgendwie haben die das so, so einen Humor in mir ausgelöst. Irgendwie das fand ich irgendwie so abgefahren. Also die, ohne dass ich da jetzt großartig was zugetan hätte. So, das war irgendwie so ganz seltsam. Was ich aber daran so spannend finde, ist, da komme ich wieder nochmal, um auf den Vergleich zu kommen, zu dieser ganzen Sessel- und Sitzgeschichte unten. Ist ein ähnlicher Ansatz irgendwie, weil es gibt diesen einen Auftrag, der da an die Studierenden ausgegeben worden ist. So wie man unten sagen könnte, so der Auftrag ist, bau was zum Sitzen. Ja? Und dann kommen die auf 1000 verschiedene Lösungen, ich sag mal, das Problem zu lösen. Und dann diesen kreativen Prozess dahinter nachzuvollziehen, das ist so spannend, weil da sind Sachen dabei, die sind total zugänglich, da denkt man gleich, ja stimmt, ja, hätte ich auch so gemacht wahrscheinlich. Woanders denkt man, krass, auf die Lösung wäre ich gar nicht gekommen. Andere sind dann wieder eben so künstlerisch, dass man denkt, lustige Idee, aber das benutzt man ja so nicht. Wie Jörg hat gerade die so Glasobjekte angesprochen, da gab es welche dann auch, die hatten eher so eine auch fast so eine organische Art und Weise, wo man auch schon fast denkt, so, was ist das denn? Wer stellt sich das denn irgendwo hin? Da ist aber wiederum die Art der Bearbeitung einfach interessant, dass man überhaupt sowas aus Glas produzieren kann. Mhm. Und also ich finde das einfach spannend, diesen hier in dem Fall einfach so einen Werkstoff zu sehen und zu merken, was man da alles mitmachen kann. Mhm. Und das ist dann eben der Sprung dann auch eben ins Design. Und mich persönlich holt es da meistens ab, wenn es dann eben, Jörg, du hast so Trinkgläser angesprochen. Mhm. Das holt mich mehr ab, weil Martha und ich standen, glaube ich, vor so einem Trinkglas mit so einer Karaffe mit einem Deckel, den man drauf machen konnte, in verschiedenen Blauschattierungen war. Die stand hier hintereinander. Und ich dachte, Gott, hätte ich das Ding gern zu Hause. Das sah so geil aus. Ja. Und da dachte ich wirklich so, okay, das ist so, da holt es mich einfach ab. Und da ist mir auch da verschwimmt für mich die Grenze zwischen Kunstwerk und Alltagsgegenstand komplett. Mhm. Weil ich glaube, wenn ich das zu Hause stehe und ich würde den ganzen Tag angucken und denke, oh, geil, daraus darf ich jetzt hier Wasser trinken? Mega. Ja. Alright, wollen wir langsam zum Fazit kommen? Leute, wenn ihr die Gelegenheit habt, ins Bröhan-Museum zu gehen, dann geht da auf jeden Fall mal rein. Also die, wenn es jetzt nur um die Dauerausstellung geht, also auch wenn so viele Defizite da vielleicht von unserer Seite jetzt vielleicht zu finden sind, weil es nicht so viel kontextualisiert wird oder so, es ist auf jeden Fall ein ästhetischer Genuss, finde ich. Ich würde meine Kritik von eben wiederholen, liebes Bröhan-Museum, wenn du das hörst, ich will mehr sitzen. Wirklich, ich will Dinge da einfach, mach da bitte Nachbauten von den, auch wenn ihr da irgendwie Lizenzgebühren bezahlen müsst. Ich möchte mich da draufsetzen und Sachen aussitzen möchte ich ausprobieren. Das fände ich so total cool. Und ja, ich glaube, es ist irgendwie so, also das ist halt einfach ein total schön, also wie gesagt, ich wiederhole das, was ich am Anfang meinte, ich habe mich da irgendwie sehr wohl gefühlt, da durch die Flure zu laufen und so, mir alles anzuschauen, und im Hinterhof gibt es halt auch noch diesen Park, das ist alles irgendwie sehr lauschig. Also wenn man so ein bisschen auf Kunstgewerbe und auch Möbeldesign und so steht, ist das definitiv eine Adresse, die man irgendwie in Berlin besuchen sollte. Ja, also das auf jeden Fall. Ich fände es, glaube ich, für jetzt von der Brille so, ich gehe mit meinen Kindern in irgendein Museum, das die finden das, glaube ich, mega uninteressant. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Das spricht halt wirklich schon, glaube ich, ein spezielles Publikum an. So Großbürger wie uns. Genau. Großkäfer. Ja. Und aber es ist ein Genuss und es ist auch nicht zu viel. Wirklich nicht. Ja, stimmt. Das ist so wichtig. Es erschlägt einen überhaupt nicht. Es ist von allem ein bisschen. Mhm. Es ist gut ausgewählt. Es ist auch gut, dass die nicht zu viel Platz haben. Ich glaube, deren Sonderausstellungen sind auch sehr, sehr interessant. Also jetzt, wir hatten ja nur diese Hanna Höcher, haben wir leider verpasst. Deshalb, ja, geht dahin. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr lauschiges Museum. Mhm. Ja. Ich würde da mitgeben, guck auch vorher mal auf die Website, auch mit Kindern, die haben ein breit angelegtes so Workshop-Programm, haben auch Workshop-Räume in Sonderausstellung, da kann man einiges machen, guck da einfach mal ein bisschen, was haben wir gesehen, nicht viel. Aber grundsätzlich, also das Bröhan-Museum, ich muss sagen, ist eins meiner Lieblingsmuseen in Berlin. Ich war jetzt mit euch, also insgesamt jetzt zum vierten Mal da. In verschiedenen Zusammenhängen war ich da zur Sonderausstellung, aber einfach auch mal so zum Gucken. Und was? Nee, das sagt der Matthias immer, der sagt immer, er war schon in dem Museum zum vierten Mal. Ich gehe, egal welches, ich habe auch die Tendenz, ins Museum zu gehen. Ich habe das jetzt nicht ins Museum. Okay. Sorry. Aber ich mag das einfach total gerne. Wie gesagt, ich war schon mit anderen Leuten da. Ich war auch schon alleine tatsächlich mal da irgendwie. Du warst auch mit Herrn Bröhan bestimmt schon mal da. Ja, wir haben da schon Interviews gegeben zusammen. Nein, aber tatsächlich, ich finde, das ist perfekt, das Museum für, es ist ein verregneter Sonntagnachmittag, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will ein bisschen was gucken, aber auch nichts zu Anstrengendes, nichts zu Großes. Mich so ein bisschen inspirieren lassen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich laufe dann da durch und gucke halt, was mich anspricht, das lese ich mir durch, was nicht, da gehe ich dran vorbei. Dann überlegt man sich, was passt in meine Wohnung davon oder auch nicht. Was inspiriert mich da? Wie gesagt, ich habe ein Faible für Designmuseen. Und das bringt mich zum nächsten Punkt dann noch. Und zwar Eines meiner allerliebsten Museen ist das Designmuseum in London. So, die haben da super auch Dauerausstellung, alles top. Und es mangelt in Berlin einfach massiv an einem guten Designmuseum, was eigentlich komisch ist, weil Deutschland ja auch doch viel Designiges zu bieten hat mit dem ganzen Bauhauszeug und so weiter. Ja. Und also nach dem schwierigen Besuch, den wir hier im Kunstgewerbemuseum hatten, ja, hört euch die Folge an, finde ich, also wenn irgendwas diesen Designmuseumscharakter in Berlin abdecken kann, dann ist das halt das Bröhan-Museum. Das kommt dem, finde ich, am nächsten. Mhm. Es ist nicht super modern und hip und sonst was. Die deckt ja auch nur eine gewisse Zeitspanne ab. Aber ich finde wirklich, wer irgendwie Bock auf Design hat, wer das mag, und einfach mal, wie gesagt, dann geht man irgendwie dahin, geht danach vielleicht noch durch den Schlosspark und isst ein Stückchen Kuchen. Da hat man einen schönen Tag verbracht, finde ich. Also das lohnt sich wirklich. Mhm. Ja, das ist mein Fazit. Ist schön. So, liebe Käfer. Jetzt kommt der ganze Kladderadatsch am Ende. Wir haben ja noch am Ende was zu sagen, oder? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Habt ihr denn noch seit unserer letzten Folge irgendwas zu sagen? Wie fandet ihr denn noch, habt ihr noch irgendwelche Gedanken zum Museum für Naturkunde? Ich muss eine Nachricht weiterleiten. Ja. An alle da draußen, vergesst, was ihr gehört habt in der letzten Folge. Haben wir wieder was Falsches erzählt. Es ist wie folgt. Ach, Mann. Eine liebe ehemalige Schulkameradin, die tatsächlich hat sich genötigt gefühlt, die letzte Folge anzuhören, was super nett war, total. Hat sich dann tatsächlich bei mir gemeldet. Und sie ist Biolehrerin und hat gesagt, was ihr da erzählt hat, das nur so bedingt. Und zwar den Archaeopteryx betreffend. Der ist nämlich nicht, was hast du gesagt, Jörg, der erste Vogel, der Welt. Der Welt. Sondern er ist ein reines Brückentier. Brückentier jetzt. Ein reines Brückentier. Brückentier. So, das ist der Übergang. Ja. Weder Fisch noch Fleisch. Genau. Und das heißt, der Archaeopteryx ist ein Brückentier. Das möchte ich an dieser Stelle mitteilen. Vielen Dank an die liebe Steffi für den Hinweis. Ja, vielen Dank, Steffi. Ja, von fachkundlicher Seite. Ja. Also nochmal, Archaeopteryx kein erster Vogel der Welt. Brückentier. Brückentier. So. Wir haben noch einen Termin, auf den wir hinweisen müssen. Ja, stimmt, wir haben noch einen Termin. Haben wir einen Termin? Ja, wir haben ja Termine. Jetzt holen wir mal Stift und Zettel raus, oder? Genau, da müssen wir jetzt in jeder Folge, bis es dann soweit ist, darauf hinweisen, weil wir machen nämlich dieses Jahr im August, nämlich am 20. August, das ist ein Samstag, um 15 Uhr. 2022. Treffen wir uns am Tempelhofer Flugfeld. Die genaue Location wird noch kundgetan um 15 Uhr und grillen dann ein bisschen. Also genau. Martha, ich und Matthias plus X sind da und ihr seid alle eingeladen. Wann nochmal? Schreibst du das gerade auf? Ja, ich habe noch nicht eingetragen. Ach so, am 20. August. Ja. Samstag. Oh ja, Moment, jetzt kommt auch eintragen. Um 15 Uhr. Ah, prima. Genau. Hast du da Zeit, Martha? Ja, habe ich noch nichts vor. Wann ist lange nach gut, dem Gut, 27. Ah, gut. Ja. Und genau, Jörg hat schon gesagt, wir treffen uns da auf dem Flugfeld, wir bringen einen Grill mit und ein bisschen was zum Trinken. Ah, ja. Und jeder, der mag, kann auch was zum Essen mitbringen, was zu trinken. Ah, ist der letzte Wochenende Berliner Sommerferien. Ja, so. Das ist der Ausklang, den ihr gesucht habt. Es ist das erste große MuseumbarkhörerInnen-Grillen. Das wird ein großes Fest für Groß und Klein. Ja. Und wir grillen keine Käfer. Ja. Nein. Nein. Bringt mit, gute Laune und sonst noch was. Ja. Bisschen Geld vielleicht. Wolltest du nicht noch irgendwas von deinem Besuch heute erzählen? Ach, das mache ich wann anders mal. Okay. Ja, also das machen wir jetzt hier so voll den Cliffhanger. Ich sag nur, wo ich war und wie es war, sage ich wann anders. Ich war nämlich in der Feuerle Collection. Da wollen wir auch alle hin. Und das war total crazy. Und Matthias vor allen Dingen in die Boris Collection. Ja, und Matthias hat sich dafür extra schick gemacht. Er hat nämlich eine mega krasse Frisur heute. So voll, dann auch noch mit dieser Sonnenbrille und dem Bartöl im Bart. Sieht er aus wie, aus dem Prospekt. Wie aus Prospekt. Großbürgerlich. Genau, wir haben auch schon gesagt, warst Matthias du deswegen beim Friseur? Matthias ist ich gehe immer vor Museumsbesuchen zum Friseur. Das ist noch nicht aufgefallen. Matthias ist die Persona von der Zielgruppe vom Bröhan-Museum. Ja. Bucht mich für eure Design-Thinking-Workshops. Genau. Ja, das ist also gut. Genau, das haben wir auf jeden Fall vor dieses Jahr, HörerInnen grillen. Ich möchte das nochmal wiederholen. Ja. Das machen wir und ihr kommt alle und das wird total muggelig und dann könnt ihr uns nämlich mal sehen. Oh ja. Ja, und wir euch vor allen Dingen. Also da geht's mir. Ich möchte mal sehen, also wer hört uns eigentlich? Oh je, wenn dann ist für kommt, mich immer noch ein Mysterium. Ja, dann bleibt mehr Birkstoff für uns. Ja. Dann kommen die ganzen HörerInnen, die alle TKKG hören, die kommen dann vorbei. Das hat Spotify gesagt. Das kommt nicht von uns. Stimmt. Genau. Jetzt musst du noch sagen, wo wir alle zu erreichbar sind, ja, zu erreichen sind. Jetzt kommt nämlich der Moment, wo ich euch sage, wo wir zu erreichen sind. Martha hat das total gut analysiert, wie sie es immer tut. Genau, ihr könnt uns erreichen auf museumbug.net. Da findet ihr alle Folgen, ihr findet das Archiv, ihr könnt euch in den bezauberndsten Newsletter, den dieser Podcast jemals hatte, eintragen. Und ihr seht auch, wie gesagt, im Archiv könnt ihr gucken, da seht ihr auch die Downloadzahlen aller Folgen. Wir sind der zweittransparenteste Podcast, muss ich sagen. Der erst transparent ist ein anderer. Welcher ist das? Das ist das Lichtspielhaus. Das haben wir nämlich in der letzten Folge, haben wir in der letzten Folge behauptet, dass das der transparenteste aller Podcast ist. Das ist ja totaler Quatsch. Boah, Podcast-Battle. Yeah. Ja, genau. Alle eure Hasskommentare könnt ihr richten an Lichtspielhaus. Genau, die positiven Nachrichten könnt ihr als Museum-Podcast, wenn nicht bei Twitter, da könnt ihr uns da schreiben. Und genau, das ist ja so, wir machen das hier ja einfach nur, weil wir so super lauschig sind und Bock drauf haben. Und wenn ihr uns was ganz besonders Gutes tun wollt, und das ist ein ganz einfacher Weg nämlich, dann könnt ihr uns nämlich eine gute Bewertung bei iTunes oder bei dem Podcast-Verzeichnis eurer Wahl hinterlassen. Einfach ein paar Sternchen oder einen Kommentar, das wird uns super helfen. Und ansonsten sprecht halt wildfremde Leute auf der Straße an und sagt ihnen, sollen Museum Bug sein. Ja, oder halt irgendwie ein 20 ab in Briefumschlag und dann uns schicken, ne? Ist auch. Ja. Sag ich jetzt einfach mal so. Ja, Martha, kannst du auch mal so einen Gutschein schicken? Ja, unbedingt. Nein, alles gut. Ja. Ja. Ja, es war eine sehr schöne, lauschige Folge wieder mit euch. Wir haben ja doch viel länger, als ich dachte, über das Brühan-Museum gesprochen. Ja, es ist vor allen Dingen ein super cooler Abend gerade noch, ne? Ich möchte jetzt gerne schön in die Wärme des Abends hinüberschlendern. Es war, ich finde, wirklich besonders muggelig heute. Ja. Super muggelig. Das stimmt. Das lag aber vor allen Dingen auch an dir, Matthias, weil du so abgefahren aussahst. In diesem Sinne, macht die Folge hier aus, muggelt euch noch ein bisschen ein mit euren Liebsten und oder so, keine Ahnung. Macht, was ihr wollt. Du wirst immer transparenter. Genau. Ja. So. Ja. Ich sag tschüss. Ja, tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss.